und die anschließenden Aufgaben verteilt hatten, kamen Merry, Pippin und Sam wieder zu ihm, und sie ritten mit den Katuns nach Hause. Dort gab es ein verspätetes Mittagessen. Und dann sagte Frodo mit einem Seufzer, »Na, ich denke, es wird Zeit, dass wir uns mit dem Boss befassen.« »Allerdings, und je eher, desto besser«, sagte Merry. »Und geh nicht allzu schonend mit ihm um. Er hat diese Strolche ins Land geholt und ist für alle ihre Schurkereien verantwortlich.« Der Bauer Katun stellte eine Eskorte von 2 Dutzend kampfkräftigen Hobbits zusammen. »Denn wir können nur vermuten, dass von dem Gesindel niemand mehr in Beutels End zurückgeblieben ist«, sagte er. »Sicher wissen wir es nicht.« Dann machten sie sich zu Fuß auf den Weg. Frodo, Sam, Merry und Pippin gingen voran. Es wurde eine der trübsten Stunden ihres Lebens. Der große Schornstein wuchs vor ihnen in die Höhe, und als sie sich durch die Reihen von hässlichen neuen Häusern zu beiden Seiten der Straße dem alten Dorf jenseits der Wässer näherten, sahen sie die neue Mühle in ihrer ganzen mürrischen Abscheulichkeit. Ein großer Backsteinbau, spreizbeinig über dem Bach stehend, den er mit einem dampfenden und stinkenden Ausfluss verunreinigte. Überall entlang der Wasserauer Straße waren die Bäume gefällt. Als sie über die Brücke kamen und zum Bühl hinaufschauten, stockte ihnen der Atem. Selbst Sam, der in Galadriels Spiegel schon einiges gesehen hatte, war nicht gefasst auf den Anblick, der sich ihnen bot. Der alte Kornspeicher am Westhang war abgerissen und durch Reihen von geteerten Schuppen ersetzt worden. Alle Kastanienbäume waren verschwunden. Große Wagen standen durcheinander auf einem zerstampften Feld herum, das einmal eine Wiese gewesen war. Der Beutelhaldenweg war eine klaffende Sand- und Kiesgrube. Beutels End weiter oben verschwand hinter einem Gewirr großer Hütten. »Abgehauen haben sie ihn«, rief Sam. »Sie haben den Festwiesenbaum abgehauen.« Er zeigte dahin, wo der Baum gestanden hatte, unter dem Bilbo einst seine Abschiedsrede gehalten hatte. Kahl und tot lag er auf dem Feld. Als ob seine letzte Hoffnung dahin wäre, brach Sam in Tränen aus. Hämisches Gelächter ließ sie versiegen. Ein dicker Hobbit lümmelte sich über die niedrige Mauer des Mühlenhofs, das Gesicht schmutzverschmiert, die Hände schwarz. »Gefällt dir nicht, was, Sam?« lästerte er. »Warst schon immer eine Heulsuse. Ich dachte, du wärst mit einem von diesen Schiffen abgefahren, von denen du immer gefaselt hast. Die segeln, segeln, segeln. Wieso bist du denn zurückgekommen? Wir haben jetzt viel zu tun hier im Auenland.« »Sieht man«, sagte Sam, »keine Zeit, sich zu waschen, aber Zeit, an der Mauer zu gammeln. Aber hör mal gut zu, Herr Sandigmann, ich hab hier im Dorf noch eine Rechnung aufzumachen. Und die könnte zu lang werden für deinen Geldbeutel, wenn du noch lange so weiterblödelst.« Tim Sandigmann spuckte über die Mauer. »Quatsch«, sagte er, »mir kannst du nichts anhaben, ich bin ein Freund vom Boss. Aber dich wird er in die Mangel nehmen, wenn ich mir noch mehr Frechheiten von dir anhören muss.« »Verschwende kein Wort mehr an diesen Narren, Sam«, sagte Frodo. »Ich hoffe nur, nicht viele Hobbits sind schon so verkommen wie dieser. Das wäre schlimmer als alle Schäden, die die Menschen angerichtet haben.« »Du bist ein unverschämter Dreckskerl, Sandigmann«, sagte Merry. »Und außerdem hast du dich schwer verrechnet. Wir gehen jetzt den Bühl hinauf, um deinen famosen Boss von dort zu entfernen. Mit seinen Menschen sind wir schon fertig.« Tim stutzte. Denn erst jetzt sah er die Eskorte, die auf ein Zeichen von Merry nun über die Brücke marschiert kam. Er stürmte davon in die Mühle, kam mit einem Horn wieder heraus und blies laut hinein. »Spar deine Puste«, sagte Merry lachend, »ich kann's besser.« Dann hob er sein silbernes Horn an die Lippen und stieß hinein, und sein heller Ton schallte über den Bühl. Und aus den Höhlen und Schuppen und den hässlichen neuen Häusern von Hobbingen kam Antwort. Die Hobbits strömten in Scharen herbei, und unter Jubelgeschrei folgten sie dem Trupp die Straße nach Beutels End hinauf. Oben, wo der Feldweg anfing, blieben die Begleiter stehen, und Frodo ging mit seinen Freunden allein weiter. Endlich kamen sie zu der einst so geliebten Höhle. Der Garten davor war vollgestellt mit Hütten und Schuppen bis dicht an die alten Westfenster, denen alles Licht genommen wurde. Überall lagen Müllhaufen, Die Tür war zerkratzt, die Klingelkette hing lose herab und die Klingel ging nicht. Auf ihr Klopfen meldete sich niemand. Schließlich drückten sie gegen die Tür und sie ging auf. Sie traten ein. Die Höhle stank. Überall Dreck und Durcheinander. Anscheinend war sie seit einiger Zeit nicht mehr bewohnt. Lotho verkrochen, sagte Mary. Sie hatten alle Räume durchsucht und außer Ratten und Mäusen nichts Lebendes angetroffen. Sollen wir die anderen die Schuppen durchsuchen lassen? Das ist schlimmer als Mordor, sagte Sam, viel schlimmer in mancher Hinsicht. Es geht einem nahe, weil man hier zu Hause ist und weiß, wie alles war, bevor es verwüstet wurde. »Ja, das ist Mordor«, sagte Frodo, »eben eins seiner Werke. Saruman hat die ganze Zeit für Mordor gearbeitet, auch wenn er geglaubt haben mag, auf eigene Faust zu handeln, und ebenso diejenigen, die wie Lotho von Saruman hereingelegt wurden.« Merry blickte beklommen und angewidert in die Runde. »Nichts wie raus hier«, sagte er. »Hätte ich gewusst, was er alles angerichtet hat, ich hätte Saruman mit meinem Krautbeutel den Hals zugestopft.« »Daran zweifle ich nicht. Doch du hast es nicht getan, so dass ich nun in der Lage bin, dich in deiner Heimat zu begrüßen.« In der Tür stand Saruman selbst, offenbar wohlgenährt und mit sich zufrieden. Spottlust und Hinterlist blitzten ihm aus den Augen. Frodo verlor die letzten Zweifel. »Herr Scharka«, rief er. Saruman lächelte. »Den Namen hast du also auch schon gehört, wie? Ich glaube, so nannten mich meine Leute in Isengard. Ein Zeichen meiner Beliebtheit, möglicherweise. Aber offenbar habt ihr nicht erwartet, mich hier zu sehen.« »Erwartet hatte ich es nicht«, sagte Frodo, »aber ich hätte es mir denken können. Irgendeine schäbige kleine Gemeinheit. Gandalf hat mich gewarnt, dazu seist du immer noch fähig.« »Und ob ich dazu fähig bin«, sagte Saruman, »aber nicht nur zu kleinem Schabernack. Was hab ich gelacht über euch, Hobbit-Prinzchen, wie ihr da mit all den großen Geritten seid, so sorglos und selbstzufrieden in eurer Mickrigkeit. Ihr habt wohl gedacht, ihr wäret bei all dem sehr gut weggekommen und könntet nun in aller Ruhe heimreiten zu einem beschaulichen Leben auf dem Lande. Sarumans Heimstatt in Trümmern und er selbst rausgeworfen, aber eure Heimat könnte niemand etwas anhaben. Oh nein, da würde Gandalf schon aufpassen.« Saruman lächelte wieder. »Aber da kennt ihr den schlecht. Der lässt seine Werkzeuge fallen, wenn sie ihren Zweck erfüllt haben. Aber ihr musstet ihm noch eine Weile an den Rockschößen hängen, quatschen und trödeln. Und zweimal so weit wie nötig in der Gegend herumreiten. So, habe ich mir gedacht, wenn das solche Närrchen sind, dann kommen wir ihnen zuvor und erteilen ihnen eine Lektion. Eine Schandtat ist die andere wert. Die Lektion wäre noch deutlicher ausgefallen, hätte ich mehr Zeit und mehr Menschen zur Verfügung gehabt. Trotzdem. Ich habe schon einiges geleistet, das ihr zu euren Lebzeiten schwerlich wegputzen oder ungeschehen machen könnt. Und mit Freuden werde ich mich stets daran erinnern und es mit den meinerseits erlittenen Schäden verrechnen.« »Na, wenn du daran Freude hast, tust du mir leid«, sagte Frodo. »Ich fürchte, es wird nur eine Freude in der Erinnerung sein. Geh jetzt sofort und komme nie wieder.« Die Hobbits aus dem Dorf hatten Saruman aus einer der Hütten herauskommen sehen. Sie waren sofort herbeigerannt und drängten sich nun an der Tür von Beutelsend. Als sie hörten, was Frodo befahl, murrten sie. »Lasst ihn nicht weg! Schlagt ihn tot! Er ist ein Schuft und ein Mörder! Schlagt ihn tot!« Saruman wandte sich lächelnd um und sah ihnen in die hasserfüllten Gesichter. »Schlagt ihn tot!« äffte er sie nach. »Schlagt ihn tot!« »Wenn ihr meint, dazu seid ihr stark genug, ihr wackeren Hobbits!« Er richtete sich hoch auf und funkelte sie finster mit seinen schwarzen Augen an. »Aber glaubt nur nicht, ich hätte mit all meinem Besitz auch all meine Macht eingebüßt. Wer mich anrührt, der ist verflucht. Und wenn ihr das Auenland mit meinem Blut befleckt, wird es verdorren und nie wieder blühen.« Die Hobbits wichen zurück. Frodo aber sagte, »Glaubt ihm nicht! Er hat alle Macht verloren, bis auf die Macht seiner Stimme, die euch noch immer täuschen und einschüchtern kann, wenn ihr nicht auf der Hut seid. Aber ich dulde nicht, dass ihr ihn totschlagt. Rache mit Rache zu vergelten hat keinen Sinn. Nichts wird so wieder gut gemacht. Geh, Saruman, auf schnellstem Wege!« »Schlange! Schlange!« rief Saruman. Und aus einer nahen Hütte kam Schlangenzunge gekrochen, fast wie ein Hund. »Wir gehen wieder auf Wanderschaft, Schlange«, sagte Saruman. »Diese netten Leute und Prinzchen setzen uns mal wieder vor die Tür. Komm!« Saruman wandte sich zum Gehen, und Schlangenzunge schlurfte hinterdrein. Als Saruman an Frodo vorüberkam, blitzte ein Messer in seiner Hand auf und er stieß rasch zu. Die Klinge traf auf das verdeckte Panzerhemd, bog sich und brach ab. Mit einem Aufschrei sprangen ein Dutzend Hobbits hinzu, allen voran Sam, und warfen den Schuft zu Boden. Sam zog sein Schwert. »Nicht doch, Sam«, sagte Frodo. »Auch jetzt wollen wir ihn nicht töten. Er hat mich ja nicht verletzt. Jedenfalls möchte ich nicht, dass er in dieser üblen Laune stirbt. Er war einmal ein Großer und von so edler Art, dass wir nicht wagen sollten, die Hand gegen ihn zu erheben. Er ist gefallen, und ihn aus seiner Verworfenheit zu erlösen, steht nicht in unserer Macht. Aber ich möchte ihn verschonen in der Hoffnung, dass er vielleicht doch noch Heilung findet.« Und sah Frodo mit einem sonderbaren Ausdruck an. Erstaunen, vermischt mit Respekt und Hass. »Du bist gewachsen, Halbling«, sagte er. »Ja, ein großes Stück gewachsen. Du bist weise und grausam. Die süße Rache hast du mir vergällt, und in Bitterkeit muss ich nun fortgehen. Ein Schuldner deiner Gnade. Ich hasse deine Gnade, und ich hasse dich. Nun denn, ich gehe und werde dich nicht mehr behelligen. Aber erwarte nicht, dass ich dir Gesundheit und ein langes Leben wünsche. Beides wird dir nicht vergönnt sein. Doch das liegt nicht an mir. Ich sage es nur voraus.« Er ging, und die Hobbits machten ihm eine Gasse frei. Aber ihre Hände klammerten sich so fest um die Waffen, dass die Knöchel weiß hervortraten. Schlangenzunge zögerte, ehe er sich anschickte, seinem Gebieter nachzulaufen. »Schlangenzunge«, rief Frodo, »du musst ihm nicht folgen. Ich weiß von nichts Bösem, das du mir angetan hättest. Du kannst hier eine Weile Ruhe haben und dich satt essen, bis du kräftiger bist und deine Wege gehen kannst.« Schlangenzunge blieb stehen und blickte zu ihm zurück, schon halb entschlossen zu bleiben. Da drehte Saruman sich um. »Nichts Böses getan«, kicherte er. »Oh nein! Wenn er nachts draußen herumschleicht, will er nur die Sterne bewundern. Aber hat nicht vorhin jemand gefragt, wo sich der arme Lotho verkrochen hat? Du weißt es doch, nicht, Schlange? Willst du es ihnen nicht sagen?« Schlangenzunge warf sich zu Boden und wimmerte. »Nein, nein, dann sag ich es«, sagte Saruman. »Schlange hat euren Boss getötet. Das arme Kerlchen, den guten kleinen Lotho. Nicht wahr, Schlange? Im Schlaf erstochen, glaube ich. Begraben hat er ihn auch, hoffe ich. Allerdings hat Schlange in letzter Zeit viel Hunger gelitten. Nein, Schlange ist kein richtig netter Kerl. Überlasst ihn lieber mir.« Aus Schlangenzunges roten Augen glühte wilder Hass. »Du hast mich dazu angehalten! Du hast es befohlen!« zischte er. Saruman lachte. »Und du tust immer, was Scharka sagt, nicht wahr, Schlange?« »Ja. Und jetzt sagt er, du gehst mit mir. Los!« Er trat Schlangenzungen, der sich noch am Boden wand, ins Gesicht, drehte sich um und ging davon. Aber in dem Moment platzte ein Knoten. Schlangenzunge war plötzlich auf den Beinen, hatte von irgendwoher ein Messer in der Hand, sprang Saruman auf den Rücken, knurrend wie ein Hund, riss ihm den Kopf in den Nacken, schnitt ihm die Kehle durch und rannte brüllend den Feldweg hinunter. Ehe Frodo sich fassen oder ein Wort sagen konnte, schwirrten drei Pfeile von den Sehnen und Schlangenzunge brach tot zusammen. Zum Entsetzen aller, die dabei standen, sammelte sich um Sarumans Leiche ein grauer Nebel, stieg langsam hoch, auf wie Rauch von einem Feuer, und stand über dem Bühl wie eine bleiche, in ein Leichentuch gehüllte Gestalt. Für einen Moment schien sie zu schwanken und nach Westen zu blicken, aber von Westen kam ein kalter Windstoß und bog sie hintenüber, und mit einem Seufzer löste sie sich in nichts auf. Voll Mitleid und Grauen blickte Frodo auf die Leiche hinab, denn nun schien es, als träten lange Jahre der Verwesung plötzlich vor seinen Augen zutage. Sie schrumpfte, das Gesicht verrunzelte und löste sich in Hautlappen auf einem abscheulichen Schädel auf. Er zog den Saum des schmutzigen Mantels, der neben ihr lag, über die Leiche und wandte sich ab. »Und damit hätte das nun ein Ende«, sagte Sam. »Ein grässliches Ende. Und ich wollte, ich hätte es nicht mit ansehen müssen. Aber ein Glück, dass wir den los sind. Und damit ist nun hoffentlich auch das letzte Nachspiel des Krieges zu Ende«, sagte Merry. »Ja, hoffentlich«, sagte Frodo, »unser letzter Schlag. Aber dass wir den hier führen mussten, ausgerechnet vor der Tür von Beutels End. Bei allem, was ich erhofft und befürchtet habe, hätte ich zumindest das nie erwartet. Ich finde, vom Ende kann man erst sprechen, wenn wir den ganzen Mist weggeräumt haben«, sagte Sam finster. »Und das wird noch allerhand Zeit und Mühe kosten.« Die Grauen antworten. Das Aufräumen kostete tatsächlich allerhand Mühe, aber weniger Zeit, als Sam befürchtet hatte. Am Tag nach der Schlacht ritt Frodo nach Michelbinge und befreite die Gefangenen aus den Riegellöchern. Einer der ersten, die sie dort fanden, war der arme Fredegar Bolger, der Dicke, nun bis auf die Knochen abgemagert. Er war geschnappt worden, als die Strolche einen Trupp aufständischer Hobbits, deren Anführer er war, oben in den Dachsbauten bei den Bangener Hügeln ausräucherten. »Armer alter Knabe, du hättest doch lieber mit uns kommen sollen«, sagte Pippin, als sie ihn ins Freie trugen, weil er zu schwach war, um zu laufen. Er schlug ein Auge auf und versuchte, ein unverwüstliches Lächeln aufzusetzen. »Wer ist der junge Hühne mit der lauten Stimme?« flüsterte er. »Doch nicht klein, Pippin. Welche Hutnummer hast du denn jetzt?« Dann fanden sie Lobelia. Die Ärmste, sie sah sehr alt und dünn aus, als man sie aus einer dunklen und engen Zelle holte. Sie ließ sich nicht davon abbringen, auf eigenen Füßen hinauszuhumpeln, und sie wurde mit so herzlichem Beifall begrüßt, als sie auf Frodos Arm gestützt, aber immer noch mit ihrem Regenschirm in der Hand draußen erschien, dass sie tief gerührt war und unter Tränen wegfuhr. In ihrem ganzen Leben war sie noch nie beliebt gewesen. Aber die Nachricht von Lothos Ermordung war niederschmetternd für sie, und nach Beutels End wollte sie nicht zurückkehren. Sie gab den Besitz Frodo zurück und zog zu ihren Verwandten, den Straffgürtels, in Hartbuddel. Als die arme Alte im nächsten Frühjahr starb, sie war immerhin über die 100 hinaus, war Frodo überrascht und ergriffen zu erfahren, dass sie alles, was von ihrem und Lothos Geld noch übrig war, ihm hinterlassen hatte. Er sollte es für Hobbits verwenden, die bei den Unruhen ihr Heim verloren hatten. Damit war auch diese Familienfehde beendet. Der alte Willi Weißfuß hatte länger als alle anderen in den Riegellöchern gesessen, und obwohl er vielleicht nicht gar so schlecht behandelt worden war wie manch einer, musste er doch erst gründlich herangefüttert werden, bevor er wieder wie ein Bürgermeister aussah. Darum erklärte Frodo sich bereit, ihn zu vertreten, bis er wieder in Form wäre. Seine einzige Amtshandlung als stellvertretender Bürgermeister bestand darin, die Zahl der Landbüttel zu verringern und ihre Pflichten auf ihr gewohntes Maß zu beschränken. Die Aufgabe, die letzten der Strolche aus dem Land zu jagen, wurde Merry und Pippin überlassen und war bald erledigt. Auf die Nachricht von der Schlacht in Wasserau flüchteten die Banden im Süden außer Landes und leisteten dem Tain kaum Widerstand. Bis zum Ende des Jahres wurden die wenigen Überlebenden in den Wäldern zusammengetrieben und diejenigen, die sich ergaben, wurden über die Grenzen abgeschoben. Unterdessen gingen die Aufräumarbeiten zügig voran und Sam kam nicht zur Ruhe. Hobbits können bienenfleißig sein, wenn ihnen danach ist und wenn es Not tut. Und tausende von Händen jeden Alters packten nun bereitwillig mit an, von den kleinen, aber geschmeidigen der Hobbit-Jungen und Hobbit-Mädchen bis zu den abgearbeiteten und schwieligen der Väterchen und Mütterchen. Bis zum Julfest stand von den neuen Büttelkasernen und allem, was Scharkas Menschen gebaut hatten, kein Stein mehr auf dem anderen. Doch ließen die Backsteine sich gut verwenden, um manch eine alte Höhle auszubessern, sie behaglicher und trockener zu machen. Große Vorratslager in Schuppen, Scheunen und verlassenen Höhlen kamen zum Vorschein, wo die Menschen Waren, Lebensmittel und Bier versteckt hatten, besonders in den Stollen von Michelbinge und in den alten Steinbrüchen bei Bangen. Und so konnte das Julfest ausgelassener gefeiert werden, als man gewagt hatte zu hoffen. Eine der ersten Arbeiten in Hobbingen, noch vor dem Abriss der neuen Mühle, war die Säuberung auf dem Bühl und in Beutelsend und die Wiederherstellung des Beutelhaltenwegs. Die neue Sandgrube wurde an der Vorderseite eingeebnet und in einen großen, windgeschützten Garten umgewandelt, während an der Südseite neue Höhlen in den Hang und bis in den Bühl hineingegraben und mit Backsteinen ausgelegt wurden. Der Ohm bekam seine Höhle Nummer 3 wieder. Und oft sagte er, ob man's hören wollte oder nicht, »Es muss ein böser Wind sein, der niemand was Gutes bringt, sag ich doch schon immer, und Ende gut, alles besser.« Einige Beratungen gab es darüber, wie man die neue Höhlenreihe nennen sollte. Schlachtgarten oder Besseres Mials wurde zuerst erwogen, aber nach einer Weile setzte sich im gesunden Hobbitverstand der schlichte Name Neuer Weg durch. Nur ein Wasserauer Witz war der Vorschlag, ihn Scharkers End zu nennen. Und Schaden, den das Auenland erlitten hatte, betraf die Bäume. Denn auf Scharkers Befehl waren sie weit und breit erbarmungslos gefällt worden. Und darüber war Sam trauriger als über alles andere. Denn diese Wunden würden nur sehr langsam verheilen. Und erst seine Urenkel, dachte er, würden das Auenland so sehen, wie es sein sollte. Dann plötzlich eines Tages, nach Wochen, in denen er zu viel zu tun hatte, um sich seiner Abenteuer zu erinnern, kam ihm Galadriels Geschenk wieder in den Sinn. Er suchte die Schachtel hervor, zeigte sie den anderen Reisenden, wie sie nun allgemein genannt wurden, und holte ihren Rat ein. »Ich habe mich schon gefragt, wann du endlich daran denken würdest«, sagte Frodo. »Mach sie auf.« Sie war mit einem feinen und weichen grauen Staub gefüllt, und darin eingebettet lag ein Samenkorn, groß wie eine kleine Nuss, und mit silberner Schale. »Was kann ich damit anfangen?« sagte Sam. »Wirf es an einem windigen Tag in die Luft und lass es seine Wirkung tun«, sagte Pippin. »Wirkung auf was?« sagte Sam. »Such dir eine Stelle als Baumschule aus und sieh zu, was aus den Pflanzen dort wird«, sagte Merry. »Aber der hohen Frau würde es sicherlich nicht gefallen, wenn ich alles für meinen eigenen Garten verwende, wo doch so viele andere nun Schaden erlitten haben«, sagte Sam. »Nimm all deinen Verstand und deine Kenntnisse zusammen«, sagte Frodo, »und dann verwende das Geschenk so, dass dein Werk dadurch gefördert und verbessert wird. Und verwende es sparsam. Du hast nicht viel von diesem Staub, und ich vermute, jedes Körnchen ist wertvoll.« Also pflanzte Sam an allen Stellen, wo ein besonders schöner oder geliebter Baum gefällt worden war, einen Setzling ein und legte jedem ein Körnchen des kostbaren Staubes an die Wurzel. Bei dieser Arbeit reiste er im ganzen Auenland umher. Doch wenn er Hobbingen und Wasserau seine besondere Aufmerksamkeit schenkte, machte ihm niemand daraus einen Vorwurf. Und als er zuletzt noch einen kleinen Rest von dem Staub übrig hatte, ging er zum Dreiviertelstein, der ziemlich genau in der Mitte des Auenlandes steht, und verstreute den Staub mit einem Segensspruch in die Luft. Die kleine silberne Nuss pflanzte er auf der Festwiese ein, wo früher der Baum gestanden hatte, und er wartete gespannt, was wohl daraus werden würde. Den ganzen Winter hindurch übte er sich in Geduld und gab sich Mühe, nicht jeden Tag nachschauen zu gehen, ob sich schon etwas regte. Der Frühling übertraf seine kühnsten Hoffnungen. Seine Setzlinge begannen zu sprießen und zu wachsen, als wollten sie in einem Jahr 20 Jahre vorauseilen. Auf der Festwiese schoss ein schöner junger Saftling mit silbern glänzender Rinde und langen Blättern empor. Und im April bekam er goldene Blüten. Natürlich, es war ein Mallorn, und er erregte das Staunen der Nachbarschaft. In späteren Jahren, als er zu seiner ganzen Anmut und Schönheit erwachsen war, sprach man von ihm weit und breit, und manche unternahmen lange Reisen, um